Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf in der alten Heimat. Ich habe ja fast 10 Jahre in diesem Haus da gewohnt. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Seifenblasen haben für mich immer was Interessantes, was Faszinierendes. Ich gebe zu, dass ich mich mit meinen jetzt nun 70 Jahren, noch nicht ganz, in diesem Monat passiert es aber noch, mit meinen 70 Jahren immer noch für Seifenblasen interessiere. Und wenn ich dann mal Lust habe und es sieht mich keiner, ist ganz wichtig, es sieht mich keiner, dann gehe ich zum Schrank und hole dieses raus, dieses kleine Fläschchen. Dann drehe ich es ganz vorsichtig auf und dann geht es los. Ist nur blöd, es gibt immer so kleine Flecken, aber die kann man wegputzen. Darf keiner sehen. Kleine Kunstwerke, die nur eine Lebenszeit von einigen Sekunden haben. Manche größer, manche kleiner. Aber alle bunt, ganz bunt. Seifenblasen, wissen wir alle, gehören nicht unbedingt ins Büro, aber manchmal auf die Kanzel, aber vor allen Dingen auch ins Kinderzimmer. Seifenblasen sind künstliche Spiegel, in denen man seine Umwelt in wenigen Sekunden sehen kann und die unzähligen Farben darin. Und dann der geringste Windzug, der verändert schon die Flugrichtung. Die feinste Berührung mit diesen Kunstwerken bedeutet dann das Aus. Und wenn man eine ganz große Seifenblase hat und wenn man ganz, ganz gute Ohren hat, dann hört man sogar ein ganz leises Pitsch. Pitsch, alles ist weg. Eben noch ein Kunstwerk und dann alles kaputt. Meine Vorstellungen vom Leben, mein Lebenstraum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Wie oft habe ich das schon in meinem Leben gehört und manchmal auch selber erlebt. Was meint er, wie viel Mal es drüben zwischen 83 und 91 in meinem Leben gepitcht hat. Das wird dir nie passieren. Du hast alles immer fest im Griff. Du entscheidest nie aus dem Bauch heraus, sondern aus dem Verstand. Wägst alles ab und trotzdem pitch. Doch das Leben, vor allen Dingen das Leben als Christ, lehrt uns immer wieder etwas anderes. Manchmal ganz langsam, manchmal ganz schnell, da schleichen sich Pitsche auch in unserem Leben hinein. Und manchmal habe ich den Eindruck, je älter man wird, umso mehr pitcht es. Bei der Jugend ist noch nicht viel zu holen. Okay, da kriegt man vielleicht von der Angebeteten mal einen Korb oder man versaut eine Arbeit, aber man hat normalerweise mit dem Körper keine Probleme. Aber dann, wenn man älter wird und wenn man dann eines Tages mal vor dem lieben Bruder Nering steht und sagt, guck mir doch mal hier rein, da stimmt was nicht. Habt ihr wahrscheinlich alles schon mal gemacht oder ihr werdet es noch machen müssen. Das ist schon ein Erlebnis. Immer mehr Pitsche im Leben. Vielleicht hängt es auch daran, dass wir das mehr wahrnehmen, mehr sensibel sind, je älter wir werden. Begleiten uns Pitsche nicht von Geburt an durchs ganze Leben, und das brauche ich ja euch Spätaussiedlern, vor allen Dingen den Alten, nun wirklich nicht zu sagen. Ich kenne ja eure Geschichte, ohne sie jetzt wiederholen zu müssen. Wisst ihr, ich bin so froh, dass es in unserem Leben, nicht nur in unserem Leben Pitsche gibt, sondern auch in der Bibel. In der Bibel wird erzählt von vielen Lebensträumen, die dann kaputt gegangen sind. Ich habe euch eine Geschichte von einem ganz großen Pitch mitgebracht. Wir finden sie in Lukas 24 in den Versen 13 bis 27. Kennen wir alle die Geschichte? Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, die kommt aber vielleicht eine Woche zu spät. Ostern ist ja schon vorbei. Aber ich sage mir, nach Ostern ist immer vor Ostern. Und Ostern ist so wichtig. Es ist ja so, dass jeder Gottesdienst im Grunde ein Auferstehungsgottesdienst ist. Und wir müssen uns das jeden Tag immer wieder neu sagen, vor allen Dingen sonntags. Der gute Hirte ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und siehe, zwei gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Dass von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tode verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die heute früh an der Gruft waren, als sie den Leib nicht sahen, kamen und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O, ihr unverständigen und trägen Herzen, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Jesus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Sie aber nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde unsichtbar vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schrift öffnete? Da standen sie noch zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden ist am Brechen des Brotes. Noch eine private Vorbemerkung. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Immer wenn ich diesen Text höre und auch lese, dann fällt mir eine Begegnung ein oder viele Begegnungen aus meiner alten Gemeinde. Da war ein alter, ehrwürdiger Bruder, der konnte das Wort Emmaus nicht aussprechen. Und der sprach immer, am Anfang ist mir das auch passiert gerade, von den Emmanus-Jüngern. Die hatten aber nichts mit der Nuss zu tun, sondern Emmaus-Jünger. Wenn mir das also nochmal passiert, dann wisst ihr, wo das Problem liegt. Auch daran, dass über meinem Bett ein großes Bild von diesen Emmaus-Jüngern hing. Aus und vorbei. Aus und vorbei, das ist die erste Szene dieser spannenden Geschichte. Da sind zwei Männer, die treten den Heimweg von Jerusalem an. Das war kein normaler Osterspaziergang. Goethe hat ja so ein tolles Gedicht geschrieben. Vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch des hoffnungsholden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzt es groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ich habe einen guten alten Freund, wir kennen uns schon 20 Jahre, der schickt mir immer zu Ostern diesen Vers. Ich denke, er hat auch noch was anderes, aber irgendwie kommt immer dieser Vers. Das war von den beiden Jüngern eine Bankrotterklärung, kein Osterspaziergang. Eine Entfernung von rund 12 Kilometer. Und auf diesen 12 Kilometer, da haben die Jünger nochmal alles durchgespielt und alles durchgesprochen, was in den letzten 3 Jahren passiert war, was sie mit Jesus erlebt haben. Aber das Ergebnis war lähmende Trauer und Resignation. Kein Wunder, haben sie doch erlebt, dass sie tatsächlich aufs falsche Pferd gesetzt hatten. Der gute Hirte, der war tot. Jesus, der angebliche Gottessohn, auf dessen Lehre sie aufgebaut hatten, wurde der Prozess gemacht, der mit dem Tod endete. Ihr größter Hoffnungsträger lebte nicht mehr. Was bleibt, sind schmerzhafte Erinnerungen und die Fragen, wie wird es jetzt weitergehen? Machen wir uns deutlich, da geschah nicht nur ein Justizirrtum, der wäre ja schon schlimm genug gewesen. Hier wurden Menschen der ganzen Lebensbasis beraubt. Kein Lebenssinn mehr. Da geht man zurück 12 Kilometer, da wo man hergekommen ist. Alles ist vorbei. Jetzt ist alles aus. Die Realität unseres Lebens hat uns jetzt wieder eingeholt. Und da höre ich sie förmlich. Die Seifenblasen, die dann Pitsch machen. Alle gehen kaputt. Pitsch. Die beiden sind auf dem Weg nach Hause ins alte Leben. Und sie wissen nicht, wie sie mit dieser großen Enttäuschung fertig werden sollen. Sie wissen nicht, was sie in Emmaus erwartet. Denn sie sind am Punkt Null angekommen. Alles weg. Keine Blase mehr da. Aus und vorbei. Solche tiefgreifenden Erlebnisse haben wir alle schon erlebt. Wir standen vor dem Aus unseres Lebens. Ob in jungen Jahren, mittleren Jahren oder in alten Jahren. Da geht dann nichts mehr. Hätten Sie sich gedacht, nach der Kommandantur, dass Sie eines Tages mal wieder so frei und fröhlich im Westen leben könnten? Die beiden Jünger stellten sich der schmerzhaften Tatsache. Was für sie blieb, das waren Erinnerungen an eine schöne Zeit. Oft hatten sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie hatten Jesus selbst gesehen und erlebt. Sie hörten zu dem Jüngerkreis. Doch seit wenigen Stunden war alles Geschichte, Vergangenheit. Das ist ja das Problem. Wir kennen ja die Geschichte. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Aber wir müssen uns immer wieder neu der biblischen Geschichte stellen, als hätten wir keine Ahnung, als hätten wir die Geschichte zum ersten Mal gehört. Können wir nicht, weil wir sie schon von Kind auf an kennen. Aber es wäre mal immer wieder neu interessant und dann zeigt sich in der Bibel auch, was da wirklich drin steckt. Nicht die Aussage, können wir doch schon. Die Gegenwart, die sah düster aus. Die Männer kehrten Jerusalem den Rücken, wollten der Vergangenheit entfliehen. Aber so einfach ist das nicht. Die Vergangenheit geht mit. Sie wühlt sie auf, sie beschäftigt sie. Die konnten an nichts mehr anderes denken. Die haben so laut gedacht, dass man das gehört hat. Wer hat das gehört? Teil 2, der unsichtbare Dritte. Da taucht plötzlich ein dritter Mann auf. Der unsichtbare Dritte. Sie sind so in ihrer Trauer vertieft, beschäftigt, dass sie ihn zuerst gar nicht wahrnehmen. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und er ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die er im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Niedergeschlagen stehen bleiben. Da war auch nicht der Funke der Hoffnung zu spüren. Dass wir sagen, ja, alles geht ja weiter, oder? Das Kreuz hatte ihre Pläne durchkreuzt. Sackgasse, Endstation, Feierabend. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Im Urtext steht etwas Hochinteressantes. Das steht für niedergeschlagen, kann man auch so übersetzen, finster blickend. Das heißt, wenn Jesus nicht mehr da ist, da können wir nur noch finster blicken, auch wenn wir vielleicht lachen. Da läuft nichts mehr, kein Funke der Hoffnung. Und dann kommen sie ins Gespräch, die beiden Frustrierten. Und sie erzählen dem Unbekannten, der sie ausfragt, den ganzen Pitch ihres Lebens. Wir haben es ja einfach. In der Rolle des Zuschauers und des Zuhörers, da möchte man den zwei Jüngern zurufen, stellt euch doch nicht so an. Jesus ist doch da. Er ist auferstanden. Er ist sogar bei euch. Er ist sogar bei euch und ihr merkt es nicht. Die haben es nicht mal gemerkt. Vorsicht vor einem solch schnellen Urteil. Das kennen wir doch alle. Wir kennen doch auch Emmauswege in unserem Leben. Da laufen wir durch Sackgassen, durch Enttäuschungen und Zweifel und wir merken nicht mal, dass Jesus neben uns geht, schon lange da ist. Wir haben es nicht gemerkt. Und wir tun so, als wenn er noch im Grabe leben würde. Da brauchen wir jemand. Da brauchen wir auch die Gemeinde, wo wir immer wieder hören, stell dich nicht so an, Jesus ist doch da, der gute Hirte ist da. Ostern bietet die Chance, Jesus an sich und in sein Leben hineinzulassen. Emmaus und Ostern heißt, Jesus lebt. Jesus ist da. Auch wenn man nichts mehr sieht und nichts mehr spürt. Ja, Ostern ist da, auch bei den beiden Emmausjüngern, auch wenn sie es noch nicht gemerkt haben. Jesus stellt sich unwissend, will die ganze Verzweiflung seiner Begleiter kennenlernen. Anscheinend ist er der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist. Und da ist es doch kein Wunder, dass das aus den beiden Jüngern nur so raussprudelt. Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott. Und dann das Ergebnis. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Und dann ist der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist, mit anderen Worten, in dieser Welt haben bekanntlich die Mächtigen das Sagen. Auf die hört man, denen schenkt man Beachtung. Was kann ich denn schon von einem erwarten, der unter die Räder gekommen ist? Von dem noch die Erlösung? Aus, vorbei. Doch genau das angebliche Scheitern Jesu, wirkt sich als das Glück des Lebens aus. Wenn die Liebe Gottes durch Jesus auf die Rebellion der Menschen trifft, kann dabei nichts anderes als das Leiden der Liebe herauskommen. Nicht mit Gewalt ist Gott der Rebellion entgegengetreten, sondern mit der Liebe Jesu. Doch das alles ist im Augenblick noch den Emmaus-Jüngern fremd. Merken wir, wie fertig diese Menschen sind? Und jetzt kommt noch das Härteste. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Frauen können ja manchmal aus der Fassung bringen, die Männer. Aber das war eine ganz wüste Geschichte. Die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie den Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagen, dass er lebe. Da werden gestandene Mannsbilder von der Osterbotschaft der Frauen umgeworfen, aus der Fassung gebracht. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Oder was nicht sein kann, das nicht sein darf. Mit solchen Sachen, da macht man keine Witze, keine Scherze. Die Auferstehung war doch nur eine Einbildung der Frauen, die aufgrund ihrer Psyche für solche Extremsituationen und Lösungsmöglichkeiten besonders anfällig waren. Und dann passiert es, da hält Jesus eine Bibelstunde, eine Wanderbibelstunde. O ihr unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann fing er an, von Mose und allen Propheten zu erzählen, alles, was ihn betraf. Ich habe in meinem Leben, wie ihr auch, unzählige Bibelstunden mitgemacht. Und ich hoffe, dass ihr auch weiter immer wieder zur Bibelstunde kommt. Aber das war eine besondere, wobei jede Bibelstunde ja besonders ist. Eine Bibelstunde mit dem Auferstandenen. Gehen wir zur Bibelstunde und sagen, ach, heute ist Mittwoch oder Donnerstag, ich muss mal wieder hingehen. Oder sagen wir, ich habe heute ein Date, ein Treffen mit dem Auferstandenen Jesus. Was muss das für eine Rede gewesen sein? Er berichtet von seinem Leben. Alles andere ist doch nur Spekulation und kommt der Wahrheit nur bedingt nahe. Jesus redet Klartext und alles, was er sagt, holt er aus dem Alten Testament heraus. Er stellt Zusammenhänge klar und verdeutlicht, dass alles so kommen musste. Doch er hatte wenig Erfolg mit seiner flammenden Rede. Die Traurigkeit und der Zweifel sitzt so tief bei den beiden Männern, dass sie das immer noch nicht kapiert haben. Sie haben es zwar gehört mit den Ohren, aber es ist nicht hier angekommen und hier erst recht nicht. Aber sie merken, der hat was, dieser Mann. Da können wir nicht zum Tagesgeschehen übergehen. Irgendwann ist auch der längste Weg zu Ende. Sie kamen nach Emmaus und Jesus stellt sich so, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger, die merken, da ist mehr. Wir wollen mehr hören. Laden wir ihn doch ein. Wer schon mal im Orient war, der weiß, dass also die Gastfreundschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und dann dieser wunderbare Satz, bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneigt. Sie laden den Unbekannten mit einer großartigen Weitsicht ein und jetzt beginnt die dritte Szene unserer Geschichte. Der Herr, wie könnte es anders heißen, ist auferstanden. Das fängt an mit etwas Unvorstellbarem. Die beiden Gastgeber werden plötzlich im eigenen Hause Gäste und der unbekannte Gast übernimmt die Regie. Eine für orientalische Verhältnisse ganz große Frechheit und Unhöflichkeit. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Stellt euch vor, ihr ladet euch irgendwelche Leute zum Mittagessen ein, zum ersten Mal. Dann treten die auf und sagen so, dann machen wir so und so und so und so. Was meint er, was er da dumm guckt? Wer ist denn hier nur der Herr im Haus? Wer ist denn nur der Gastgeber? Es passiert. Er bricht das Brot und spricht den Segen. Er gibt den Ton an im eigenen Haus. Verrückter kann es nicht gehen. Unvorstellbar. So ist das im Leben, wenn man sich mit dem auferstandenen Herrn beschäftigt. Da ist man nicht mehr die Nummer eins, auch wenn man betet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ein schönes Gebet, aber er ist mehr. Er ist nicht nur Gast, er will da wohnen, er will dort leben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die beiden Jünger da geguckt haben. Sie können gar nicht anders. Sie können nur Stille halten und sich dienen lassen. Frag mich, was können wir eigentlich? Wir können viel Betrieb machen. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen, denkt nicht, dass ihr da Gott dienen könnt. Gott will uns dienen. Und dann gehen wir nach Hause und dann können wir Gott dienen. Jesus redet Klartext. Und die Herrschaft Jesu fängt immer mit dem Dienen an. Wir werden bedient. Wer will sich denn schon gerne bedienen lassen? Aber wer das nicht will, wer sagt, das mache ich selber, der wird auch nicht zu dem Ruf kommen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und vor allen Dingen nicht zu dem Ruf, das Grab ist leer. Und dann passiert es, dann fällt der Groschen, der Cent oder manchmal auch der Rubel. Erst bei der Handgreiflichkeit Jesu, erst beim Brotbrechen, Abendmahl ist ja nichts anderes als Evangelium zum Essen, da wird den beiden Männern deutlich, was hier eigentlich abgeht. Jetzt identifizieren sie den Unbekannten als den totgeglaubten Jesus. Ich glaube, sie hatten das schon lange geahnt. Schon seit der ersten Minute des Kennenlernens. Sonst könnten sie doch nicht sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schrift öffnete? Ist das nicht auch unsere Geschichte? Da hören wir ein Gotteswort und es verfolgt uns den ganzen Tag. Über Monate, über Jahre, vielleicht sogar durch das ganze Leben. Aber wir bekommen aus welchen Gründen auch immer nicht die Kurve. Und dann fällt der Groschen. Dann erkennen wir ihn. Bei den Jüngern war es so, und Jesus war nicht mehr da. Und dann geschieht etwas. Dann geschieht eine Kettenreaktion. Sie standen auf zur gleichen Stunde. Das muss man sich mal überlegen. Die tippeln da erstmal rund 12 Kilometer. Ist ja schon eine kleine Strecke. Vielleicht nach Isenbüttel hin und wieder zurück. Sie kehrten sofort nach Jerusalem wieder zurück. Und dann fanden sie die 11. Und dann konnten sie sagen, wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. Wir haben ihn erkannt am Brechen des Brotes. Die Bedienten machten sich also auf, wurden plötzlich selbst zu Dienern. Auf nach Jerusalem. Was sind denn schon 12 oder 24 Kilometer im Angesicht und des Wissens, dass das Grab leer ist? Und das war kein Frustmarsch wie der Hinweg nach Emmaus. Und ich glaube, die sind ganz schön gelaufen. Nicht so gemächlich, traurig. Die beiden verließen Jerusalem als Niedergeschlagene und Gescheiterte. Gerade kamen sie von der Beerdigung all ihrer Lebensträume, Hoffnungen und Pläne. Und nun kommen sie zurück als die überaus Fröhlichen, die nur eins denken könnten. Es geht weiter. Der Tod Jesu war keine Endstation, kein Justizirrtum, kein Scheitern eines Revolutionärs. Es ist der Sohn Gottes, mit dem sie hier zu tun hatten. Es ist das Leben schlechthin, denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wünscht ihr euch nicht auch immer wieder solche Gottesdienste, solche Bibelstunden, wo ihr gedrückt und gequält euch nur noch halbwegs ins Berger Forellhaus schleppen könnt, mit so viel Sorgen, mit so viel Problemen und was euch beschäftigt und dann dieses gesegnete Haus wieder verlässt, aber nicht so, wie ihr gekommen seid, sondern wie in einem Jungbrunnen mit der Sicherheit, wir haben einen guten Hirten und der Herr ist auferstanden, auch noch im Sommer und im Winter. Wie ausgewechselt sind die beiden. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen erkennen sie, das ist eine Einladung zum Leben. Das ist das richtige Osterfest. Jesus lebt, er ist auferstanden, das Grab ist wirklich leer. Und nicht nur am Osterfest. Bei den Jüngern in Jerusalem hatte sich die gute Botschaft bereits rumgesprochen. Nun wird diese gute Botschaft von den beiden aus Emmaus bestätigt, dass der Herr auferstanden ist. Das war die Nachricht des Tages. Die Auferstehung ist für uns Christen so wichtig, dass wir sie mindestens einmal pro Woche feiern, an dem Auferstehungssonntag. Jeder Sonntag, ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, ist ein Auferstehungssonntag, wo unsere ganzen Pitsche wieder auferstehen, kann man nicht oft genug sagen. Aus und vorbei. Der unbekannte Dritte, der Herr ist auferstanden. Wo stehen wir? Sind wir noch auf dem Weg zu unserem Emmaus, belastet und gefrustet? Sind wir wie ein Brummkreisel, der sich immer nur um uns selbst dreht, immer mit dem gleichen Lied, hat sowieso keinen Zweck, wir sehen Jesus nicht? Oder haben uns aufgemacht nach Jerusalem, um zu sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden? Jesus, eine Seifenblase? Nee, das ist er nicht. Besonders nicht nach Ostern, nach dem Fest der Auferstehung. Mit Ostern wissen wir, dass wer den Auferstandenen verlässt, der ist verlassen. Wer sich diesen Lebensträumen hingibt oder darauf noch das ganze Leben aufbaut, der wird keinen Erfolg haben im Leben. Und der wird es immer wieder neu hören. Pitch, pitch, pitch. Jesus möchte aus unseren unzähligen Pitchen, die wir im Leben schon gesagt haben oder noch sagen werden, ein Halleluja machen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.